Deutschlandfunk. Corso. Ja, es verdichtet sich um diesen Schauspieler, dem US-Amerikaner Michael Shannon. Ab morgen kommen noch 3 Filme mit ihm ins Kino. Elvis und Nixon, der neue Werner Herzog-Film Salt and Fire, sowie der kurz vor Weihnachten anlaufende Nocturnal Animals. Michael Shannon ist ein Schauspieler, der in vielen Rollen in Independent-Filmen einen gewissen Ton vorgegeben hat. Hartwig Tegeler zeichnet, weil der Mann erst wenig über 40 ist und noch viel kommen wird, ein vorläufiges Porträt. Wobei, besser gesagt, es ist eine tiefe Verbeugung. Nur diese Großaufnahme, das letzte Bild von Midnight Special, Michael Nichols Film von 2016. Dieses von tiefen Falten durchzogene Gesicht, Augenringe, Mundwinkel ein wenig nach unten. Alles unbewegt, fast starr. Doch dann die Augen, vor allem die Augen von Michael Shannon. Vielleicht versuche ich es mit Glut, also eine Glut. Verzehrend, verstörend, die eine ungeheure Energie verströmt, wenn Michael Shannon spielt. Auch in Filmen, die im Gegensatz zu seinem Spiel schnell vergessen sind. Immer diese Glut. Gut, ich könnte es auch Energie nennen, Feuer. Aber das sind natürlich am Ende alles hilflose Versuche, sich der Ausstrahlung von Michael Shannon mit Worten irgendwie anzunähern. Aber was heißt schon gerecht werden? Schauspielerei, Schauspielen, das ist so eine seltsame Sache. Sometimes I think I used to be better. Manchmal, sagt Michael Shannon, manchmal denke ich, ich werde besser im Vergleich zu vor 10 Jahren. Like 10 years ago or something. But then it's all so subjective. Aber das ist natürlich so subjektiv. Ich meine, so Shannon, was ist gutes Spiel? Ich weiß nicht, was die Kriterien sind. What is good acting? I don't know. I don't know what the criteria are. 1974 geboren in Kentucky, Theater, erste Rollen in Und täglich grüßt das Murmeltier oder dann bei Joel Schumacher im Vietnamfilm Tigerland. Aber da erinnere ich nur Colin Farrell. Nein, los geht es bei mir, in meiner Erinnerung und in meiner Faszination gepaart mit Verstörtheit über diesen Michael Shannon mit Shotgun Stories von Jeff Nichols, 2007. Bei Nichols wird Michael Shannon übrigens auch in den darauffolgenden Filmen spielen. Take Shelter, ein Sturm zieht auf, in Mud, kein Ausweg und eben in Midnight Special. Aber zunächst Shotgun Stories, ein Film, dessen Geschichte allein Glut evoziert. Und Wut, griechisches Tragödienfeeling. 3 Brüder ganz tief in der Provinz, weiter trostloser Westen oder Osten. Oder die Söhne des versoffenen Vaters geraten bei dessen Beerdigung mit den Halbbrüdern aus Vaters zweiter Ehe aneinander. Es liegt Blutgier in der Luft. Nein, ihr könnt denken, er war ein guter Mann, meint einer der Söhne, gespielt von Michael Shannon. Aber das war er nicht. Glut, Gewalt, Spirale, Kochen. Man muss wohl Amerikaner sein wie Eddie Cockerell von Variety, um diese Geschichte so überzeugend eine, Zitat, Schrotladung der unartikulierten amerikanischen Wut zu nennen, beziehungsweise als solche erkennen zu können. Im Mittelpunkt von Shotgun Stories steht Michael Shannon. Und wenn eben von Glut die Rede war, dann muss auch noch gesagt werden, er, Shannon, scheint immer zu kochen, gleich explodiert er. Unartikulierte amerikanische Wut. Es scheint immer eine Warnung in diesem Ausdruck und diesem Spiel zu liegen. Schauspielen, das ist zum Teil das Mitgefühl für Leute und der Versuch, Dinge aus der Sicht anderer Leute zu sehen, formuliert Michael Shannon sein schauspielerisches Credo. You know, part of being an actor is having empathy for people and seeing things from other people's point of view. Gut, das ist, was man mit Sicherheit sagen kann, dass Shannon sich eingräbt in die Charaktere und zwar mit wenigen schauspielerischen Mitteln, lakonisch fast. Ob als Elvis in dieser Satire über 2 Egomanen in Elvis und Nixon, bei Werner Herzog in My Son, What Have You Done oder jetzt in Salt and Fire oder als Mafia-Keller in The Iceman oder im 2. Film von Modedesigner Tom Ford in Nocturnal Animals, Ende Dezember bei uns im Kino. Shannon als Texas Ranger, der Lungenkrebs hat. Entsprechend abgemagert sieht er aus, während er sich die nächste Zigarette ansteckt. Also ein vom Tode gezeichneter, der noch den Mord an den beiden Frauen aufklären will. Wer sieht, wie Michael Shannon diesen Mann hier verhört, bekommt schon beim Zuschauen schweißnasse Hände. Sag mir was über Ray und Turk. Wen? Wen? Hörst du schlecht? Bist du schwerhörig, Lou? Ich kenne ihn nicht. Du kennst ihn nicht. Okay. Also noch einmal Glut. Eine, die hier als Drohung gegen andere strahlt und mit einem einzigen Blick von Shannon entsteht. Das Jahr 2016 verlängert die Filmografie des Schauspielers um 7 Filme. 7, guter Lauf. Vom Blockbuster Batman vs. Superman bis zu Nocturnal Animals. 42 Jahre alt ist Michael Shannon jetzt. Die Zahl von Abgründen, die er noch aufreißen und in die er uns mit seinen Figuren noch hineinreißen kann, wahrscheinlich wird sie ziemlich groß sein. Wir können uns also auf zahlreiche weitere fulminante Höllenritte freuen. Und diese Frage sei an dieser Stelle nicht einmal ansatzweise mit einer Hoffnung auf Antwort verbunden. Wo nimmt der Mann das her? Die kommenden Filme mit Michael Shannon, Elvis und Nixon, startet am 8. Dezember, Salt and Fire ebenfalls und Nocturnal Animals am 22. Dezember.